Resurrection. Und sobald wir über die Wiedergeburt sprechen, you must talk about God. Musst du über Gott sprechen, about man. Über den Menschen, about sin. Über die Sünde and about death. Und den Tod. Praise the Lord. Halleluja. We can see that this message, you see, this topic is a long topic. Es ist ein es hat viele Facetten. Because without his resurrection, there is no life for us. Denn ohne seine Wiederauferstehung gibt es kein Leben für uns. We have to understand the power of Christ's resurrection. Und wir sollten die Kraft der Wiederauferstehung von Jesus verstehen. Praise the Lord. Halleluja. You cannot talk about resurrection without talking about death. Du kannst nicht über die Wiederauferstehung sprechen, ohne den Tod zu erwähnen. You cannot talk about resurrection without talking about sin. Du kannst nicht über die Wiederauferstehung ohne die Sünde sprechen. Praise the Lord. Halleluja. And you cannot talk about resurrection without talking about why man has to die. Und du kannst auch nicht über die Wiederauferstehung sprechen, ohne den Tod des Menschen zu erwähnen. Man has to die because of man and also because of God. Denn der Mensch musste sterben wegen dem Menschen und auch wegen Gott. Because man disobeyed God. Denn der Mensch hat Gott ja nicht gehorcht. And also because God is holy. Und auch weil Gott heilig ist. And God is faithful. Und weil er treu ist. God must keep to his word. Und weil er zu seinem Wort steht. Because God can never lie. Denn Gott kann niemals lügen. Praise the Lord. Halleluja. Because God must fulfill his promise. Denn er muss seine Versprechen erfüllen. And he can never ignore his own word. Und er kann sein eigenes Wort nicht ignorieren. He must obey his own word. Und er muss seinem eigenen Wort gehorchen. He told man, if you disobey me, I will make sure you die. Und er hat gesagt zu dem Menschen, wenn ihr mir nicht gehorcht, dann werde ich sicherstellen, dass ihr sterben werdet. Praise the Lord. Halleluja. You know, we have to know that, you know, all this holy faithfulness to keep to his word. We have to know the meaning of them all. Wir sollten diese Eigenschaften von Gott alle kennen. God is holy. Denn Gott ist heilig. It means he is pure in motive. Das heißt, er hat ein reines Motiv. Christ's motive is so pure. Das Motiv von Jesus Christus so rein. Praise the Lord. Halleluja. Amen. And we have talked about that for a lot, you know, last week and the other week a lot. And I would want us also to go to that of another word that holiness means. Wir haben darüber letzte Woche schon gesprochen, aber ich möchte auch weitergehen und das Wort Heiligkeit nochmal erklären. You know, God is holy. Denn Gott ist heilig. Holiness means God is pure in heart. Heiligkeit von Gott meint, dass er rein im Herzen ist. And holiness means you don't say one thing and do other. Und Heiligkeit bedeutet aber auch, dass du nicht das eine sagst und das andere tust. It means the word integrity. Denn das bedeutet Integrität. You see, integrity. The word holiness, holy, also means integrity, integrated. Amen. Denn Heiligkeit umfasst auch den Begriff Integrität. It means God keeps to his own word. Dass nämlich Gott zu seinem Wort steht, was er versprochen hat. He can never become a liar like you or me. Und er kann niemals Lügner werden, so wie wir. He can never become a liar like Satan. Und er kann kein Lügner werden, so wie der Teufel. He must keep to his word. Denn er muss zu seinem Wort stehen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. You know, Jesus said we are to beware of the Pharisees. Denn wir sollten, Jesus Christus hat zu uns gesagt, dass wir uns vor den Pharisäern in Acht nehmen sollen. He said because they say one thing and they never do it. Denn let's go there, Matthew 23. Quickly go there. Matthäus 23. So we can cover a lot of places today also. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Matthew 23. Verse 2 and 3. Matthäus 23 bis 1 bis 3. This gave Jesus to the multitude and to his disciples, saying, the scribe and the Pharisees sit in Moses' seat. All therefore, whatsoever they bid you observe, that observe and do, but do not ye after their works, for they say and not do. Da redete Jesus zu der Volksmenge und zu seinen Jüngern und sprach: Die Schriftgelehrten und Pharisäer haben sich auf Moses Stuhl gesetzt. Alles nun, was sie euch sagen, das ihr halten sollt, das haltet und tut. Aber nach ihren Werken tut nicht, denn sie sagen es wohl, tun es aber nicht. Praise the Lord. Halleluja. He said, they speak, they say, but they never do. Denn sie sagen es, aber sie tun es niemals. Amen. Amen. He said, what they say and what they do are two different things. Denn das, was sie sagen und das, was sie tun, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. And that's who we are today. Und so sind wir auch oftmals. Without Jesus. Ohne Jesus. I don't know if somebody's understanding. It is when Christ is your motive. Aber wenn Jesus Christus dein Motiv ist, then what you say and what you do are the same. Dann wird sich das, was du sagst, mit dem, was du tust, decken. In the natural, it might not look the same. Aber vielleicht wird es natürlich gesehen noch nicht mehr so aussehen. I don't know. Can somebody understand? Praise the Lord. Halleluja. In the natural, it might not look the same. Im Natürlichen sieht es vielleicht nicht gleich aus. You know, the natural man might see it different. Und der natürliche Mensch wird es sogar anders wahrnehmen. You know, somebody asks you for money. Zum Beispiel, jemand fragt dich nach Geld. And you tell that person, go to Jesus. Und du sagst ihm, verlass dich auf Jesus Christus. And depend on Jesus. Trust Jesus. Und geh zu ihm. And he say, no, he will say, are you not a child of God? Aber er wird dich fragen, bist du denn nicht are ein Kind Gottes? To help me? Müsstest du mir nicht eigentlich I don't helfen? Know, somebody understand. You know, it might, you know, they might see you as a child of God, but see you doing this something different. Sie sehen dich vielleicht als Kind Gottes, aber sie sehen, dass du etwas anderes tust. Because they don't understand Christ. Weil sie Christus nicht verstehen. That is praising Christ and not praising man. Dass es darum geht, Jesus Christus zu preisen und nicht den Menschen. Amen. Praise the Lord. He said we are not to follow them. Why? Because what they say and what they do are two different things. Denn wir sollten ihnen nicht folgen, weil das, was sie sagen, sind passt nicht zu dem, was sie tun. You know, the Pharisees believe they were holy without Jesus. Denn die Pharisäer haben geglaubt, dass sie heilig wären ohne Christus. They believe Moses is everything for them. Und dass Mose alles für sie ist. You know, because it's all about them. Denn es ging nur um sie. You know, Christ came and said it's no longer about you, it's about everybody. Aber Jesus Christus hat gesagt, es geht nicht mehr um euch, sondern es geht um alle. You know, with Moses said it was all about them. Denn bei Mose ging es nur um sie. But Jesus said it's not about you, just you alone. Aber it's about everybody. Aber Jesus hat gesagt, nee, es geht nicht nur um euch, sondern um alle. You know, what they say and do can never be one. Denn das, was sie sagen, kann niemals mit dem übereinstimmen, was sie tun. Because the root is always, their root is always evil. Weil ihre Wurzel bösartig ist. Evil motive. Sie haben evil value. Sie haben ein bösartiges Motiv. Sie haben bösartige Werte. You know, evil motive, evil value. It's very important we know. You know, value. Very soon we'll talk about value. Amen. Wir werden gleich über value. Werte und Wertschätzung sprechen. It's very, very important. Without Jesus, what you say and what you do can never be one. Ohne Jesus Christus kann das, was du sagst und was du tust, niemals eins sein. His motive is not your motive. Wenn sein Motiv nicht dein Motiv if ist. If what you value is not what he values. Wenn du nicht das wertschätzt, was Jesus wertschätzt. Yeah, what you say and what you do may look like one, but they are not one. Vielleicht sieht es im Natürlichen sogar aus, als ob das, was du sagst, das gleiche ist, was du tust. Aber bei Jesus Christus Ohne ihn wird das nicht so sein. Again, holy man, you don't say one thing and do other. That's God. God never say one thing and do something else. Heiligkeit meint, dass du nicht das eine sagst und das andere vernachlässigst. It means your motive must be pure, which means your motive must be Christ. Dein Motiv sollte rein sein, sprich, es sollte von Jesus Christus sein. Holy means to be integrated or to have integrity. Heiligkeit bedeutet Integrität. You know, there's a difference between Christ's integrity and our integrity. Denn es gibt einen Unterschied zwischen der Integrität von Jesus und unserer. Christ's integrity is Christ kept to his own word. Jesus Christus Integrität heißt, das, was er gesagt hat, tut er auch. Our integrity is we keep to Christ's word. Aber unsere Integrität in diesem Zusammenhang bedeutet, dass wir uns an Jesus Christus halten. And not keeping to word without Christ. Und nicht an das, was ohne Christus ist. Can somebody get it? Mm. Praise the Lord. Halleluja. You see, it's not. I must do it because I promise. Zum Beispiel, if it is not Christ, quit. Wenn du jemandem etwas versprochen hast, aber der Herr dir das nicht gesagt hat, dann hör lieber damit auf, als deiner Integrität im Fleisch zu folgen. Again, God's integrity and our integrity are two different things. Denn Gottes und unsere Integrität unterscheiden sich voneinander. Christ came to his integrity, denn Jesus Christus hält zu seinem Wort. But we keep to Christ's word. Aber wir halten uns an sein Wort. And not keeping to our word. Und nicht an unser Wort. You see, word without Christ. Das Wort ohne Christus. Forget it. Ja. Praise the Lord. Halleluja. It is like our thinking. Es ist so wie unser Denken. We don't think positive. Wir denken nicht positiv. We think Christ. Sondern an Christus. Forget it. Praise the Lord. Halleluja. The Bible said that if any man be in Christ, you think Christ. Denn jeder, der in Christus ist, denkt auch so wie Christus. You no longer think like the world. You know, the world, religion, whatever tell you think good. Und du denkst nicht mehr so wie Religion oder so wie Motivationssprecher, die sagen, dass du gut denken sollst oder positiv. Praise the Lord. Halleluja. If you look at this world, Management, amen. Wenn du zum Beispiel dir das Wort Management anschaust. Management. Praise the Lord. The word management. Das Wort Management. Our management, you know, Christ's resurrection is our management. Our management is also Christ's resurrection. Die Wiederauferstehung hat viel mit Management zu tun. Das ist nämlich unser Management. You know, if you are now in Christ's kingdom, wenn du jetzt beispielsweise in it's different from where you are coming from, where you have been. Wenn du jetzt beispielsweise in dem Königreich Gottes bist, unterscheidet sich das von dem, woher du gekommen bist. In that very place where you are coming from, they have their own integrity. Denn dort, wo du hergekommen bist, hatte man die eigene Definition von so Integrität. Also they have their own management. Und auch ihr eigenes Management. How they manage things. Wie sie Sachen planen und organisieren und handeln. You understand? Praise the Lord. Halleluja. You know when we hear about management. Wenn wir uns zum Beispiel das Wort Management anschauen. It is as if, you know, we think it's as if it's something about us. Dann denken wir immer, okay, es geht erstmal um uns. Once it comes to Christ's word, it's nothing about you, it's about Christ. Aber sobald es um das Wort von Gott kommt, dann geht es nicht mehr um dich, sondern um ihn. And that's why it's not you managing, it's Christ managing. Deswegen managst du auch nichts mehr oder organisierst nichts mehr, sondern er durch dich. I can preach about the natural management. Ich kann zum Beispiel Seminare sogar halten über das natürliche Management. But there is the supernatural management, which is of Christ. Aber es gibt das übernatürliche Management, where was von Jesus ist, today, wo wir auch hingehören. Praise the Lord. Halleluja. Management means somebody is taking care of something. Denn Management heißt, dass sich jemand um etwas kümmert. Praise the Lord. Hallelujah. Somebody's taking care of something. Denn jemand kümmert sich um etwas. Amen. Amen. You know, my baby here cannot even take care of something. Zum Beispiel unser kleines Baby hier kann sich noch um nichts kümmern. You know, who take care of something? Aber wer kümmert sich who um take alles? Care of his life, of taste, of his eating, drinking, sleeping and waking up, the mother, the father. Die Eltern kümmern sich darum. It? So also you and me. So sind auch wir. In the natural, you are the manager. Im Natürlichen bist du der Manager. But in Lebens. Christ, he is the manager. Aber in Christus ist er who der Manager. It? Can somebody understand? Hm. You know, if we, you know, we are so used to we doing the job. Wir sind so daran gewöhnt, dass wir immer den Job ausüben, die Arbeit verbringen. We learn rules and regulations. Wir lernen Normen, wir lernen Regeln. We love laws. Just give me the rules so that I just follow it and achieve it. Wir wollen immer einen 5-Punkte-Plan haben, wie wir Sachen erfolgreich beenden. Oder schaffen. There is the natural management. Es gibt ein natürliches Managen. And there is what is called Christ management. Aber es gibt ein Management von Christus. Christ management is based on the fear of the Lord. Denn wir fangen zuerst mit der Furcht, mit der Furcht des Herrn an. The Christ management is based on the fear of the Lord. Denn das Management von Jesus and not the fear, I will not prosper. Basiert auf der Furcht des Herrn und nicht auf Angst zu versagen. Or the fear, I cannot work for him. Oder ja. Or I cannot achieve what he want me to achieve here on earth. Dass man immer Angst hat zu versagen in allen Bereichen. I heard a man preach that his money, he managed, he's after management, why he want to achieve what God wanting to achieve here on earth. Ich habe mal einen Mann angehört, der gesagt hat, ja, ich möchte einfach all das erreichen und schaffen, was Gott von mir auf dieser Erde verlangt. The fear of achievement. Die Sorgen um Erfolg, um it is Gelingen. The fear of the Lord, the fear of Christ, that is the beginning of wisdom. Aber der Herr sagt, wir sollen nur vor allem Furcht haben, das vor Gott. And not the fear of things. Und nicht vor Dingen. In John 14, let's go to John 14. Johannes 14. Praise the Lord. Amen. Do you really want this message? Management. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. In John 14, verse 20 to 25. Johannes 14, 20 bis 25. Praise the Lord. Halleluja. Jesus said, at that day, you shall know that I am in my Father and ye in me. And I in you. And you? He that you will not listen because of time. Yeah. He that hath my commandment and keepeth them, he is that loveth me. He that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him and will manifest myself to him. Judas answered unto him, not Iscariot, Lord, how is it that thou wilt manifest yourself unto us and not unto the world? Oh, Daddy. Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words, and my Father we love him, and we will come unto him and make our abode with him. He that loveth me not, keepeth not my sayings. And the words which you hear is not mine, but the Father which sent me. These things have I spoken unto you, being yet present with you. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus loves us. Jesus liebt uns. Amen. Amen. Here he is telling us that things work for us through love. Und hier beschreibt, diese Verse beschreiben, dass Dinge durch Liebe funktionieren für uns. He works for us through love. Es funktioniert durch Liebe. You know, there are many things that make sense to the natural man. Es gibt viele Dinge, die für den Menschen Sinn ergeben. You know, that something makes sense does not mean it is the truth. Aber nur weil es für dich Sinn ergibt, heißt das nicht, dass es auch die Wahrheit ist. Don't be wise in your own eyes. Sei nicht klug in deinen Augen. That is what Proverbs 3:7 says. Das ist das, was Sprüche 3:7 sagt. Don't be wise in your own eyes. Sei nicht weise in deinen eigenen Augen. Praise the Lord. Hallelujah. We'll be coming here again. Go to Proverbs 3:7. Lass uns zu Sprüche 3:7 gehen. Praise the Lord. Hallelujah. Proverbs 3:7. Be not wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. You have it. Mm-hmm. Now, can you help us to read it? Halte dich nicht selbst für weise. Fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Praise the Lord. Hallelujah. You see, what the Lord called evil, and not what this world called evil. What Christ called evil, and not what this world called evil. Das, was Jesus Christus für böse nennt und nicht das, was die Welt böse nennt. Be not wise in your own eyes. Sei daher nicht weise in deinen things eigenen Augen. Things make sense to you naturally. Es wird Dinge geben, die für dich Sinn ergeben in But dieser that Welt. Does not mean they are true. Aber das heißt nicht, dass sie wahr sind. Forget it. Praise the Lord. Hallelujah. You might hear messages that make sense to you naturally. Du wirst sogar viele Botschaften lesen oder hören, die für dich im natürlichen Sinn ergeben. But beware. Aber sei achtsam. Because it is not what makes sense that is the truth. Weil nicht alles, was für dich Sinn ergibt, ist die Wahrheit. Praise the Lord. Halleluja. You know, give it shall be given unto you. To give does not make sense. It is more blessed to give than to receive. Does not make sense to the natural man. Because it is to receive that is more blessed. To give. Zum Beispiel im Natürlichen versteht jeder, dass wenn man etwas bekommt, dass man sozusagen mehr hat. Aber im Königreich Gottes heißt es, gib und dir wird gegeben oder gib, denn und diejenigen sind selig. He said, fear the Lord. Aber es heißt auch, it did not say fear man. Es heißt, fürchte den Herrn und nicht fürchte den Menschen. Fear things. Fear to lose. Nicht Dinge, nicht Furcht davor zu haben, zu versagen oder Dinge zu verlieren. That should not be our fear, not das sollte nicht unsere Angst sein. Fear the Lord. Sondern fürchte den Herrn. Praise the Lord. Amen. Amen. You know, the message management. You know, when people hear it, they see it as die Predigt vom Management oder von der Verwaltung beziehen viele Leute immer auf sich selber. Or what they, where they want themselves to be. Ist das eine Annahme? What is it? Praise the Lord. Amen. Amen. Do people believe that? I said if people hear that word manage, that management. Mm-hmm. You know, if we see it as correcting us. Okay, dann habe ich es verstanden. Viele Leute, die zum Beispiel die Predigt oder das Wort Management oder Verwaltung hören, denken immer oder beziehen es auf sich, weil sie glauben, dass der Herr sie korrigieren will, weil sie irgendwas falsch gemacht haben oder weil sie etwas nicht gemacht haben, ja, nicht genau. gut gemacht haben. That things are not, why things are not working for you. Ja. Amen. Amen. It is true, it is correction. Es stimmt, es ist but, eine gewisse Korrektur but da. Not according to the system of this world. Aber nicht nach dem System der Welt, nach dem Motto, du hast irgendwas nicht gut gemacht. But according to Christ's system, sondern, nach Christ's dem, kingdom. Amen. Sondern nach dem Königreich Gottes. Christ's management is about Christ. Denn die Verwaltung von Christus geht um ihn. It is about Christ doing the job. Dass er seine Arbeit macht. And not you doing the job. Und nicht du die Arbeit. Tell him to help you in management. Deswegen bitte ihn, dass er dir hilft, alles, also das zu managen. Praise the Lord. Halleluja. You know his word that he said, come unto me. Deswegen, ihr kennt bestimmt alle den Vers, kommt alle zu you know, mir. For whatever it is, come unto me. Kommt her zu mir. Amen. Amen. Proverbs 13 talks about the fear of the Lord also. In Sprüche 8 geht es auch nochmal um die Furcht des Herrn. He said the fear of the Lord is to hate evil. Denn die Furcht arrogance and the evil way and the forward mouth do I hate. Denn die Furcht des Herrn heißt auch das Böse, den Neid und alle bösen Eigenschaften zu hassen. The fear of the Lord. Die Furcht des Herrn. To hate evil. What das he called Böse evil. Zu hassen. What he called pride. Den Stolz zu hassen. And not what this world called pride. Und nicht, was die Welt Stolz nennt. What the Lord called arrogance. Oder was die Welt Arroganz and not what this world called arrogance. Definiert. Can somebody get it? Amen. Amen. What the Lord called evil ways. Oder was der Herr als böse Wege bezeichnet. And the forward mouth. Amen. Amen. He said, I hate all this. Er hasst es. Allow Christ to be your manager. Deswegen lass zu, dass der Herr dein Manager ist. It is not the flesh. Don't allow the flesh to be your manager. Deswegen lass nicht zu, dass das Fleisch dich beherrscht und dein Leben dirigiert. If you are the one managing things, it is the flesh. Denn wenn du die ganze Zeit die Sachen verwaltest, dann ist es dein Fleisch. And it is dead. Und das bedeutet Tod. No wonder it never works. Und dann musst du dich nicht wundern, warum Sachen nicht funktionieren. You know, because you know why it will never work for you. Weißt du, warum es niemals für dich funktionieren because wird? You are no longer in the natural world. Weil du nicht mehr in der natürlichen Welt bist. In the natural world, they manage things naturally. Denn wärst du in der natürlichen Welt, würdest du auch so wie sie noch alle Dinge natürlich managen. And it works for them. Why? Because they manage them. That is their system. And that is their life. Und but it is no longer your life. Und warum funktioniert es für sie dort? Weil sie nach deren Prinzipien leben und es tun und handeln. You know, you are of another world. Aber du bist jetzt von einer anderen their Welt. Their management can never work for you. Deswegen kann auch, können diese natürlichen Prinzipien nicht mehr für dich funktionieren. As time goes on, I will talk about their management. Amen. Ich werde darauf später nochmal eingehen. In 1 Corinthians 15:50, he said, flesh and blood cannot inherit Christ's kingdom. Im 1. Korinther 5:15 steht, dass diejenigen, die im Fleisch sind, niemals das Königreich Gottes beherrschen oder eingehen können. Flesh and blood cannot manage Christ's kingdom. Das Fleisch und Blut können nicht das Königreich Gottes verwalten, denn es ist ein geistliches Königreich. Und Fleisch und Blut können dort nichts ausrichten. Praise the Lord. Halleluja. It is a spiritual kingdom, but that does not mean it's not here on earth. Es ist ein geistliches Königreich, aber es heißt nicht, dass es nicht hier auf dieser Erde ist. It's like germs, you see germs, bacteria. You know, if you go outside, you come home, you wash your hands. It's not because you are seeing something that is not bad in your hand. But you believe there's something you cannot see that exists. Genauso ist es auch. Can you get it? Genauso ist es auch mit Bakterien, wenn du zum Beispiel rausgehst. Du kannst viele Sachen einfach nicht sehen oder wahrnehmen, aber trotzdem wäschst du dir die Hände, weil du weißt, dass diese Bakterien auf deinen Händen gelandet sind. You know, that's how Christ's world is also. Und so ist auch die Welt von Jesus Christus. It's a spiritual world. Obwohl es eine geistliche it Welt is real here on earth. Ist es trotzdem real hier auf dieser Erde. Praise the Lord. Hallelujah. You know, spiritual world does not mean when you die, then you're not going to go and be living in the spiritual world. Nur weil es eine geistliche Welt ist, heißt es nicht, dass du erst dafür sterben musst, um dorthin zu gelangen. Once is for you is about Christ alone. Denn für dich geht es nur um Jesus. You know, and for, you know, if it is him that is your value, your motive, your, you know, if it is the truth you are hungry of, you are no longer. It is, you are no longer of flesh and blood, you are of the spirit. Wenn du hungrig nach seinem Wort bist, wenn du dich ganz auf ihn verlässt, auf die Wahrheit verlässt, dann bist du auch in seinem geistlichen Königreich und dann handelst du auch nicht mehr nach Fleisch und Blut. The flesh managing and the spirit managing, they are two different things. Denn das natürliche Management und das geistliche Management in Christus ist total verschieden. You know, in Proverbs 14, verse 12, we are seeing Proverbs, good. Proverbs 14, verse 12. Sprüche 14, Vers 12. Praise the Lord. Halleluja. He said, there is a way that seems right unto a man. It looks right, it looks good. Mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, natürlich gesehen. But the end thereof are the ways of death. Aber zuletzt führt er ihn doch zum Tod. You know that the way looks right. Nur weil der Weg so gut aussieht, does not mean it gives life. Heißt das nicht, dass es auch Leben spendet. He says the end thereof is death. Denn am Ende führt er doch zum Tod. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. It is not we are not to allow our focus to be on management. Deswegen sollte unser Fokus auch nicht auf dem tatsächlichen Verwalten sein. Sondern auf Christus. Allow Christ to be your focus. Lass zu, dass Jesus dein Fokus ist. You know, management. People want to learn how to manage things. Und viele Leute studieren sogar diesen Bereich, damit sie das lernen. And God also wants us to know it. Aber Gott will auch, dass wir das lernen. But his own ways. Aber in seinem eigenen Weg. His own things. In seiner eigenen. There is a place in the Bible that, you know, when after Jesus, after he fed the thousands, he told them to pick together the crumbs. Als Jesus zum Beispiel die Tausenden versorgt hat, da hat er gesagt, dass die restlichen Brotlaibe aufgelesen werden sollen. He said they should gather the crumbs so that they can. And how many, you know, how many, they said how many baskets? You know, there were a lot of baskets still remain. But he said they should gather them. Why? Because of management. Zum Beispiel, warum hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, dass die verbliebenen Brotlaibe eingesammelt werden sollen? Es ist wegen Management. I'm just introducing it a little bit before we go further. Amen. Amen. We have a lot. This management is a big topic. Amen. Amen. Praise the Lord. If you are the one managing, wenn du der Verwalter bist, you will compare yourself to others. Wirst du dich mit anderen vergleichen. And before you know it, you will be tired. Und bevor du es weißt, wirst du schon müde sein, erschöpft. Because you are not even used to it. Weil du das gar nicht kennst. You know what you are doing, there is no help. And what Christ is doing, there is help. Denn das, wo du bist, da gibt es keine Hilfe. Aber bei Jesus Christus gibt es Hilfe. If you are the one doing something, the Holy Spirit cannot help you. Wenn du derjenige bist, der alles tut, dann wirst du keinen Helfer haben. Aber bei Jesus Christus gibt es den Heiligen Geist, der dir hilft. Praise the Lord. Halleluja. And that's why, you know, if you are the one doing the job, there's no help. And that's why the load is so heavy. Denn wenn du es tust, dann ist die Arbeit, die Last einfach so riesig. Stop seeing you working for people. See yourself working for Christ. Deswegen hör auf, dich so zu sehen, als ob du für Menschen arbeitest, sondern sieh dich so, dass du für Gott arbeitest. Can you get it? If not, that load is too heavy for you. Denn ansonsten ist die Last zu schwer für that dich. That job is too difficult. Amen. Es ist viel zu schwer. Praise the Lord. Halleluja. If you are the one managing, and if you are not doing the job perfectly, you will do what? Praise the Lord. Wenn du derjenige you will condemn yourself. Wenn du derjenige bist, der alles verwaltest und Sachen zum Beispiel nicht gut verwaltest oder nicht irgendwo Fehler passieren, dann wirst du dich auch verurteilen. You know, you did more so many yesterday. You managed a lot yesterday, but today is so few. You will condemn yourself. Satan will have the right to condemn you if you are the one managing. Du wirst dich sogar vergleichen. Warum letzte Woche hast du so viel geschafft und heute nur so wenig? Warum? Und der Teufel wird diese Situation direkt ausnutzen, um dich zu verurteilen. We are to remember, we are to remind ourselves of the book and the verse that said, there is no condemnation if Jesus is our manager. Amen. Und wir sollten uns an die Verse erinnern, wo gesagt wird, in Jesus Christus gibt es keine Verurteilung mehr, wenn wir uns wirklich auf ihn verlassen und er unser Manager ist. There is no condemnation. If Jesus is the one working for you. Es gibt keine Verurteilung mehr, wenn Jesus Christus wirklich durch dich durcharbeitet. Any amount you do is enough. Egal wie groß oder wie klein. You will be satisfied with him. Du wirst mit ihm zufrieden sein. But if you are the one doing it. Aber wenn du es you bist, will der never es be satisfied. Wirst du niemals zufrieden sein. If somebody is understanding it. Praise the Lord. Hallelujah. We don't look forward to satisfy our chef, our boss. Und wir als Kinder Gottes sollten nicht darauf aus sein, unseren Chef zufriedenzustellen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. To work is to manage. Do you know that? Zu arbeiten heißt auch zu verwalten. To work is to manage. Zu arbeiten heißt auch zu verwalten. A man talked about Nigeria having a problem of mismanagement. Zum Beispiel, ein Mann hat darüber gesprochen, dass Nigeria einfach viele Dinge nicht richtig verwaltet. It is naturally true. Natürlich gesehen mag es stimmen. It's even like our house in Benin. Zum Beispiel auch unser Haus in Benin. It was mismanaged. Es war einfach nicht gut verwaltet. By my brothers and sister. Bei meinen Geschwistern. Can somebody understand? Praise the Lord. Hallelujah. But the problem is not management. The problem is ignoring Christ. Aber das Problem ist eigentlich nicht das Verwalten oder die Tätigkeit der Verwaltung, sondern dass wir uns nicht auf Christus verlassen haben. It's not about, you know, people will want to see it as management. And Satan rejoices when you see it as management. Und sobald du es aber anfängst, als Management oder als Verwaltung anzusehen, freut sich der Teufel. He knows you cannot see the root. Denn er weiß und freut sich, dass du die Wurzel nicht sehen the kannst. Root that is Christ. Nämlich die Wurzel, die Jesus ist. Amen. If you are above, if you are on the root fruit, or you are just cutting the branches, Satan rejoices. Wenn du anfängst, die Früchte und Blätter wegzuschneiden, dann freut sich der Teufel, weil du einfach nicht an der Wurzel bist. But don't go to the root. Amen. Amen. The root is Christ. Denn die Wurzel ist Christus. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You know, mismanagement naturally is true in that house. Zum Beispiel, natürlich gesehen, stimmt es vollkommen, dass viele Dinge bei der Verwaltung des Hauses schiefgelaufen sind. It is the fruit and not the root. Aber es ist nur eine Frucht davon. The root is Christ. Die Wurzel ist Christus. They ignore Christ. Denn sie haben Christus vernachlässigt. If their focus is Christ. Denn wenn dein Fokus auf Christ Jesus ist, will manage the house. Dann wird Jesus Forget dich auch leiten, das if Haus somebody zu verwalten. Understanding me. Praise the Lord. You know, a baby we always have problem of management. zum Beispiel ein Baby wird immer Probleme haben bei der Verwaltung. You know, the parents, you know, they cannot even manage anything. Auch selbst die Eltern, es wird so oft Situationen geben, wo sie es eben nicht managen können. You know, they cannot manage. You give them shoe, they just put it in their mouth. Nothing, well, just whatever, you know. Praise the Lord. Hallelujah. You know, there was a place that Christ washed their feet. Zum Beispiel, es gibt eine Stelle in der Bibel, wo Jesus die Füße der Jünger gewaschen hat. He said he came to serve us. Denn er ist gekommen, um uns zu dienen. Amen. Amen. He came to take care of us. Um uns, so that we no longer take care of ourselves. Um sich um uns zu kümmern. This does not make us lazy. Um uns selber kümmern müssen, aber das heißt nicht, dass wir faul sind. It makes us to depend on him. Sondern es bedeutet, dass wir uns it auf ihn makes us to trust him. Dass wir ihm vertrauen. It makes us never to be stressed like the world. Und dass wir uns nicht stressen, so wie die Welt. You know what they call, what you call it? Is it not stress? You know, stress everywhere today. They are full of stress. Heutzutage gibt es einfach so viel Druck, so viel Stress. Take the body of stress away from you. Aber er nimmt uns diese Aufgabe oder die Mühe weg. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. If you cannot take care of one room, wenn du dich nicht um einen Raum kümmern kannst, how can he give you three rooms? Wie will er dir dann etwas Größeres geben? You have said it a lot here, but that is law. Aber das ist das Gesetz. You know that. Do you know that? That is law. Wisst ihr, dass das das Gesetz ist? How many of you know that is law? Ja, wenn du das tust, weil du Sachen tun musst. Praise the Lord. Amen. You know, if you cannot take care of one room, how can he give you three rooms? Then what will you do? You will now take care of one room so that he will give you three rooms. It's all about you. Wenn das, was Gesetz ist, ist, wenn du jetzt anfängst, dich um diesen einen Raum zu kümmern, damit er dir drei Räume gibt. Weil es geht die ganze Zeit nur um dich. Amen. Amen. It is not about Christ, but aber about you. Christus, nur it's about the three rooms. Es geht um das, was du bekommen kannst. Und nicht Christus. It. Praise the Lord. Amen. You know, we would prefer taking care of one room and get three rooms. Wir finden es sogar manchmal besser, dass wenn wir nur die Mühe mit einem Raum haben, aber dafür drei bekommen. Than taking care of one room because of Christ in us. Aber uns ist das manchmal lieber, als nur einen Raum zu bewirtschaften, also für Jesus Christus und eventuell nichts. You know, because of Christ, I'm doing it. We know we will not want to do it. Except it is, if it is, we will prefer. Take care of one room to get three rooms. Uns ist es manchmal lieber, dass wir einen Raum bewirtschaften und dafür drei bekommen, als es nur für Jesus alleine zu machen. In Colossians said we are born into Christ's world. In Kolosser heißt es, dass wir in das Königreich Gottes hineingeboren wurden. Praise the Lord. Halleluja. And we are to know how to operate in Christ's world. Deswegen sollten wir wissen, wie es dort auch funktioniert. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let's go to Colossians. Colossians 1. Colossians 1. Verse 13. Vers 13. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns verzehrt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Who hath delivered us from the power of darkness and have translated us into the kingdom of his own dear son. Amen. Amen. We are now of Christ's kingdom, of Christ's world. Wir sind jetzt im Reich Gottes. Christ's world is for Christ's sake, denn and not for three rooms' sake. Denn sein Reich ist um seines Willens und nicht um das, was wir bekommen können. Christ's world, you do things for Christ's sake. Das Reich Gottes geht um Jesus Christus und nicht um die drei Räume oder um sonst irgendwas. You know, if I take care of one room, you will give me three rooms. Wenn ich davon ausgehe, dass wenn ich mich jetzt um einen Raum kümmere und dann drei dafür bekomme, if I am in the flesh, that will motivate me to take care. Wird mich das im Fleisch motivieren? But we are not of the flesh, but of the spirit. Aber wir sind im Geist und nicht im Fleisch. Amen. Amen. Praise the Lord. Management. Die Verwaltung. That is management. Jesus said, whatever we ask, he will do. Tell him to help you in your management. Deswegen, Jesus hat gesagt, was immer wir ihn auch bitten werden, er wird es tun. Deswegen bitte den Herrn, dass er dir hilft beim Managen. In Genesis 2, go to Genesis 2, amen. Genesis 2. Praise the Lord. Amen. We are to know the difference between the old and the new. Wir sollten den Unterschied zwischen dem Neuen und dem Alten kennen. In Genesis 2, God talked about management. Management. Talked about management. Amen. Denn dort, auch dort hat er schon über das Thema Management gesprochen. Genesis 2 from verse 4. Genesis, also 1. Mose 2, Vers 4. He said, these are the generation of the heavens and of the earth, when they were created in the day that the Lord God made the earth and the heavens. Verse 5. And every plant of the field before it was in the earth, and every herb of the field before it grew. For the Lord God had not caused it to rain unto the earth. And there was not a man to till the ground. Praise the Lord. Hallelujah. Here he said the trees and everything, they were there. Die Bäume waren schon da. But the Lord God have not caused it to rain. Aber der Herr hat es noch nicht regnen lassen. Why no man to walk on the land? Und warum? Weil es noch keinen Menschen gab, der sich darum kümmern kann. Es gab noch keinen Verwalter. To take care of the garden. Can you get it? Praise the Lord. Hallelujah. You know, here God needed a manager. Hier wollte Gott einen Verwalter einsetzen. In the old you manage. Im Alten managst du. But in the new Christ manage. Aber im Neuen, da verwaltet Jesus. Get it. Praise the Lord. Halleluja. When God made all that is written here, where we have just read, it has not grown up because the Lord had not yet sent rain on the earth. He could not send rain on the earth. Gott hat es noch nicht regnen lassen. He refused to send rain on the earth, so that things will not grow. Damit die Sachen noch nicht wachsen und Because Früchte tragen. Because he doesn't want bush. Denn er wollte, dass es schön aussieht. Praise the Lord. Halleluja. Because there was no man to walk on the ground. Denn es gab noch keinen Menschen, der sich darum kümmern konnte. Management. Somebody to manage it. Der es verwaltet, der sich darum kümmert. God did not allow anything to grow. Because he has not sent rain, meaning it was his fault. You know, it was his fault. He is the one that stopped the growth. Gott hat in dem Moment es aufhören lassen zu wachsen. Er war sozusagen dafür verantwortlich, dass Sachen nicht weiter gewachsen sind. You see, he did not allow things to grow. Why? Because there was no body to manage it. Und warum? Weil es noch keinen Verwalter gab. Amen. Management is very important. But allow Christ to be your management. Aber lass zu, dass der Herr dein Manager ist. Allow Christ to be your manager and not you your manager. Amen. Amen. He was holding back progress. That's God. He did not allow Er hat sogar zugelassen, dass der Wachstum verhindert wurde. Stopping development. He did not want anything to advance. Why? because he was having a problem. Denn er wollte nicht, dass es sozusagen zu einem Problem wird. And that problem was a man. Und das Problem lag am Menschen. Amen. Amen. Remember, this time was before the fall. You know that. Wusstet ihr vor dem Fall? Amen. This time was before the fall. Denn das war noch vor dem Fall. Today it is because no Christ. Aber heute liegt es daran, dass es ohne Jesus ist. No relationship with Christ. Ohne Beziehung mit ihm. It is not about management. Denn es geht nicht um das Thema Management. It is about Christ himself. Sondern um Jesus selber. Ignoring him and rejecting him. Ihn zu vernachlässigen, ihn we zu don't see him as our manager. Und wir sehen ihn häufig nicht als unseren Manager. Nigeria's problem is not just about mismanagement, just like that. Zum Beispiel Nigeria, es liegt nicht einfach nur daran, dass irgendjemand nicht gut verwaltet hat. I know that place is a natural world. Ich weiß, es ist eine natürliche Sache. If you compare it to here in Europe, you will almost you will say, okay, here they could manage. And things are better here than there. Du kannst dir zum Beispiel naturally die Länder einfach anschauen und das beispielsweise mit Deutschland vergleichen und sagen, okay, da und da gab es Probleme und hier funktioniert es besser. But we as God's children, we are not to see it as the problem of mismanagement. We are to see that he's rejecting the truth that Jesus said will make us free. Aber wir als Kinder Gottes sollten nicht die fehlende oder vernachlässigte Verwaltung sehen, sondern dass man Jesus Christus vernachlässigt hat, dass man ihn nicht anerkannt hat als Fokus. How many are hungry of him today? Und wie viele haben Hunger nach ihm? How many are hungry of the real truth today? Und wie viele haben Hunger nach der Wahrheit? Even in Nigeria as a whole, look at it. You know, where there's miracle, where there's signs and wonder, they rush there. You know, they are not looking for the truth. They are just looking for something that will feed them. In so vielen Ländern suchen Menschen nach Wundern, nach Zeichen, nach Sachen, die sie glücklich machen können. Aber wer fragt denn heute noch nach Gott? You know, in Nigeria, you know. If you look at that very place, people will say there are a lot of churches everywhere. Zum Beispiel, wenn wir uns Nigeria anschauen, wird man sagen, boah, an jeder Ecke gibt es eine Kirche. If you go to John 6. Aber wenn wir zu Johannes 6 gehen. Let us go to John 6 and see where, you know, Christ. It was as if Jesus was everywhere for them. Es sah so aus, als ob Jesus überall für sie da war. Look at what Jesus also let them know. Aber was hat er ihnen gesagt? Look at John 6. Johannes 6. You know, here they were looking for Jesus everywhere. Sie haben die ganze Zeit nach Jesus gesucht. Praise the Lord. Hallelujah. In John 6. Johannes 6. They were looking for Jesus everywhere. Just like Nigeria today, there are churches everywhere. So wie die Volksmenge die ganze Zeit nach Jesus hielt, ist es auch in Nigeria, dass sie Ausschau nach Wundern und Zeichen halten. From verse 24. Vers 24. It said, when the people therefore saw that Jesus was not there, neither his disciples. You know, they were looking for him everywhere. Sie haben überall nach ihm gesucht. You know, everywhere in Nigeria is church. Und überall in Nigeria gibt es Kirchen. You hardly go through a street that there's no church. Es gibt kaum eine Straße, wo nicht eine Kirche ist. Aber trotzdem sieht es so aus, als ob es keine Erlösung gibt. Als ob Jesus niemals gekommen wäre, um uns zu erlösen. Halleluja. He said, when the people therefore saw that Jesus was not there, neither his disciples, they also took shipping and came to Campania. Seeking for Jesus. Amen. Amen. Churches everywhere. And people running to churches. Es gibt überall Kirchen und viele Leute rennen dort einfach hin. It is not running to a church, it's running to Christ. Aber es geht nicht darum, dass du zur Kirche rennst, sondern zu Jesus. The tree is not running to church, it's running to Jesus. Es geht darum, dass du zu Jesus rennst und nicht zu einer Kirche. Praise the Lord. Halleluja. And when they have found him, verse 25, und wenn sie ihn gefunden haben, on the other side of the sea, they said unto him, Rabbi, where comest thou, teacher? Jesus answered them and said, verily, verily, I say unto you, you seek me not because you saw the miracle, but because you did eat of the loaves and were filled. You know, people, you know, when you talk about this message management, people are looking for something to be fed with. They don't even know that it's Christ himself. Oftmals suchen Menschen, wenn sie das Thema Management hören, nach so vielen anderen Dingen, ohne Jesus Christus dabei zu beachten. You know, we think of how we can, something can feed us. Oder wir denken daran, wie uns etwas ernähren kann. And not how the Lord is to be praised. Aber nicht, wie der Herr gepriesen werden kann. You know, it's all about how problem to be solved, what the problem I'm facing. Sondern so, wie Probleme immer nur gelöst werden können. I don't know how to save money. Ganz ehrlich, ich weiß selber nicht mal, wie ich Geld beiseite lege. Oftmals lebe ich selber von Gehalt zu Gehalt. Und vielleicht kann mir das natürliche Management auch helfen, da rauszukommen. Praise the Lord. Halleluja. You know, the message of management will help me to come out of it. Aber die wahrhaftige Predigt vom Management wird mir helfen, da rauszukommen. Praise the Lord. Halleluja. Actually, the message of management should help you to know that you are no longer in any problem. Diese Predigt, die wir heute durchgehen, sollte dir eigentlich helfen und dir erklären, dass du keine Probleme mehr hast. That Jesus is the one taking care of all the problems. Dass Jesus sich einfach um deine Probleme schon gekümmert hat. All you need to do is just remind yourself. Allow the Holy Ghost to remind you. You see, before you spend money, before you do things, allow the Holy Spirit to remind you. You see, that to know that you are to do things for Christ's sake and not. Amen. Amen. Praise the Lord. Wenn du dich auf Christus verlässt, dann wird er dir dabei helfen, es wirklich zu managen. Er wird, wenn du fragst, wofür du dein Geld ausgeben sollst, er wird dir sagen, was du tun sollst. That that it is not spending money because of the flesh. Und nicht, dass du Geld fürs Fleisch ausgibst. Amen. Mm-hmm. We help you to manage your money. Er wird dir helfen, mit deinem Geld klarzukommen. You know, if you manage your money, you are like somebody that build a house. If you build a house and the house is not being built by the Lord, you build in vain. Wenn du zum Beispiel ein Haus baust, was nicht durch den Herrn erfolgt, dann wirst du sogar für nichts bauen. Praise the Lord. Amen. Jesus answered them and said, verily, verily, I say unto you, you seek me not because you saw the miracles, but because you did eat of the loaves and were filled. Labor not for the meat which perisheth, but for that meat. You know, we talk about Nigeria like everywhere, churches. But the people, you know, they are after the meat that perish, and not, they are never after Christ. Oftmals sind in Nigeria die ganzen Leute dafür unterwegs für das Physische und nicht für Christus. You know, the pastor, they are after money. Money coming in. How to extend the branches when you cannot even, you will not allow Christ to manage the church, just one that you have now. You are looking for another. Can somebody understand? Praise the Lord. Hallelujah. It's a labor not for the meat. Arbeite nicht für die Speise, die vergänglich ist. But for that meat, which endureth forever, everlasting life. Sondern für die Speise, die unvergänglich ist. Which the Son of Man shall give unto you. Das, was dir der Herr gegeben hat, der dein Verwalter ist. Allow him to be the manager, your own manager. And no, it is not you managing what he gave you. It is he managing through you. Es ist nicht das, dass er dir irgendwas gegeben hat, was du jetzt verwalten sollst, sondern er verwaltet die Sachen durch dich. You know, especially God's children. Und zum Beispiel die Kinder Gottes. If you manage in the flesh, you will regret it. You cannot even make it. Wenn du im Fleisch complain and complain and complain. Anfängst, Sachen zu managen, du wirst es nicht schaffen. Du wirst anfangen, dich zu beschweren, rumzunörgeln. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Praise Jesus. Amen. Amen. Amen. In Colossians 4:5. Kolosser 4:5. Let's go there. Amen. Amen. Quickly go there, please. Colossians 4:5. He said, walk in wisdom towards them that are without, redeeming the time. Walk in wisdom towards them that are without, meaning choose Christ. Remember who you are. Remember the Lord in you, the Christ in you. Erinnere dich daran, wen du in dir trägst. He said, in dealing with them, remind yourself of who you are. Egal mit wem du Umgang hast, erinnere dich daran, dass du Jesus in dir trägst. That is how Jesus can be your manager. Und so wirst du es zulassen, dass Jesus auch der Manager ist. Manage this through you, amen? Der durch dich die Sachen managt. Manage your wealth. Der das Geld verwaltet. You know, if you can, your wealth, your world. Ach so, der deine Worte verwaltet. You know, if you can remind yourself of him in you when you are discussing with someone, it changes everything. It changes how you think, how you speak. Zum Beispiel, wenn du in einer Diskussion bist oder in einem Gespräch oder sogar dich jemand provoziert und dich dann daran erinnerst, wer Jesus Christus in dir ist, dann wird das einen ganz anderen Ausgang haben. You know, it's everywhere is dirty, and you just remind yourself of Jesus. You know, it will bring it. You will get up and start doing something. Wenn du zum Beispiel dich daran erinnerst, dass Jesus Christus in dir ist, du wirst nicht in deinem Dreck, wo du vorher warst, bleiben. You know, we want to, you know, when visitors are coming, we quickly arrange the house. Fear of visitors. Zum Beispiel, wenn Gäste kommen, dann ist man immer so oft schnell bemüht, okay, alles noch schnell aufzuräumen oder das schönste Porzellan zu stellen. That you never polluted for Christ that live in you. Dass die Angst vor dem Besuch, was Leute über dich sagen, aber du solltest Angst haben oder Furcht haben, was Jesus über dich sagt. He should live in a good place, in a clean place. Denn wenn du tatsächlich für ihn lebst, dann wirst du wollen, dass Jesus Christus in deinem sauberen Zuhause lebt und nicht einfach nur, wenn Gäste kommen. Remember who you are in the Lord. Deswegen erinnere dich daran, wer du im Herrn bist. Christ in you, before you do anything. Bevor du irgendwas machst. With them, with unbelievers. No. Zum Beispiel Ungläubigen. With them, with they are aware of who you are. Sei dir bewusst, wer du bist. You know, when you meet them, when you know, so it's like preparing. Preparing. You see that anytime, you know, just prepare to always remember who you are at all times. Bereite dich darauf vor, dass du dich immer daran erinnerst, wer du in Christus bist. You see, that is management. Das nennt man Verwaltung. The fear of the Lord. Die Furcht des Herrn. You know, when we went to Benin, to Nigeria last year, amen? And getting there, my sister said, why did we not tell them before coming? If not, they could have cleaned everywhere before we come. Zum Beispiel, als wir letztes Jahr nach Nigeria geflogen sind, hat meine Schwester mich dann gefragt, ja, warum habt ihr denn nicht einfach vorher Bescheid gesagt, wann ihr genau kommt? Dann hätten wir alles schön ordentlich hergerichtet. Because getting there, we could see everywhere how it was so rough. Aber als wir angekommen sind, da hat uns die Realität ins Auge geschaut. You know, he said, why did we not tell them before coming? Und Dann haben sie sogar noch gefragt, ja, warum habt ihr uns denn nicht einfach vorher gesagt? You know, we also do the same today. Aber wisst ihr, dass wir nicht auch die gleichen Sachen heutzutage auch so machen? Amen. He said that is why the house is not clean. Deswegen ist das Haus, deine Wohnung, dein Zimmer auch nicht rein. The fear of us. Denn es ist nur die Furcht vor anderen. And not the fear of the Lord. Und nicht die Furcht who des Herrn. Who understand? Praise the Lord. Hallelujah. If they have the fear of Christ. Aber wenn du die Furcht des Herrn hast. Christ is always there in them, even in the house. Dann ist auch Jesus in deinem Haus, in deinem Zimmer, in deinem Haus. The house will always be clean. Und dann wirst du dich auch darum bemühen, dass es ordentlich aussieht. That's management. Amen. Das nennt man Verwaltung. Praise the Lord. Halleluja. You know, they don't need, you know, we want the fear of man, the fear of woman, the fear of pastor, the fear of parents is everywhere today. Wir haben so oft Furcht vor Menschen, vor Eltern, vor dem Ehepartner, vor Freunden. Es ist einfach überall. And because of that, there's no management. Und deswegen können wir Sachen einfach nicht richtig verwalten. If we are aware of Christ in us always. Aber wenn wir uns daran erinnern, dass Jesus immer in Christ uns ist, in you, we tell you what to do. Dann wird dir der Herr auch sagen, was zu tun can ist. You get it? Amen. Amen. Parents injecting, they are always injecting fear into their children's life. Zum Beispiel Eltern verbringen einfach oftmals so viel Zeit, Angst bei ihren Kindern zu verbreiten. Fear of them, you know, fear of parents. Zum Beispiel die Furcht vor Eltern. Und nicht die Furcht des Herrn. The fear of parents. Die Furcht der Eltern. They don't disgrace the family. Zum Beispiel, wenn du dich nicht anstrengst, dann erreichst du sowieso nie was. Oder wenn du rausgehst, dann bring keine Schande über die Familie. You know, children can pretend when they are before their parents. Zum Beispiel, Kinder können pretend eigentlich ganz gut schauspielen. Sie werden anfangen, wie ein Engel zu sein. You know, their parents do not follow them outside. Aber wenn die Kinder alleine rausgehen, they die Eltern nicht da sind, dann werden sie nämlich das Leben leben, was sie leben wollen. You don't follow them everywhere. Aber du wirst anderen nicht überall hinfolgen können. If you allow them to know the fear of Jesus, the fear of the Lord. Aber wenn du jetzt zulässt, dass die Furcht des Herrn einfach die ganze Zeit bei dir ist. And not the fear of parents. Und nicht die Furcht von Eltern. They will know that everywhere they go, Christ is always there. Wirst du dich daran erinnern, egal wo du bist, dass Jesus bei dir ist und nicht nur deine Eltern. Praise the Lord. Halleluja. Jesus is more important than your natural parents. Denn Jesus ist sogar wichtiger als deine natürlichen Eltern. You should have his fear more than having the fear of your parents. Du solltest sogar größere Furcht vor dem Herrn haben als vor deinen natürlichen Eltern. Amen. Amen. And that is also management. Amen. Amen. Managing the kingdom, taking care of the children. And another management is the fear of the Lord. And not the fear of pastor coming or the fear of the fear of pastor. If the pastor is there, there are things that I cannot see. If the pastor is not there, there are things I can see. Zum Beispiel, wenn der Pastor einfach da ist, dann wirst du dich zusammenreißen, gut benehmen. Du wirst sagen, sprich nicht so oder wirst versuchen, mit keinem Streit zu haben. Aber dann, wenn der Pastor nicht mehr da ist, dann kommt die Katze aus dem Sack. You know, the fear of pastor, the fear, you know, I come to church to clean the church. Why? You know, yeah. You know, the motive is in you. You know the motive. Zum Beispiel, du kommst sogar extra früher runter und reinigst die Gemeinde. Aber warum? Einfach damit andere Leute sich bei dir bedanken oder sagen, oh, du bist so heilig, du bist so ein Engel. Aber das Motiv ist einfach nur du selbst und nicht Jesus Christus. Don't allow it to be the fear of God's children or the fear of pastor, but allow it to be the fear of the Lord. Deswegen lass zu, dass die Furcht des Herrn dich begleitet. The motive should be Christ alone. Denn das Motiv sollte er alleine sein. In Philippians 2:12. Philipper 2:12. Philippians 2:12. Praise the Lord. Hallelujah. He said, wherefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Amen. Amen. He's talking about management. Er redet hier über die Verwaltung. You know, once you are here, you know the way you are going. It's not in my presence, but outside. Nicht nur wenn einer da ist, sondern auch in seiner Abwesenheit. Allow it to be for Christ's sake. Lass es zu, dass es für Jesus und von ihm ist. Amen. Amen. You know, in my presence, you can remember the Christ in you. Denn In meiner Gegenwart kannst du dich vielleicht an die Präsenz, an Jesus Christus erinnern. But in my absence, can you, when unbeliever, when you're saved, that can you remember the Christ in you? Aber kannst du dich auch an Jesus erinnern, wenn er abwesend ist, wenn andere abwesend sind so? Your communication with whosoever. Oder wenn du mit jemandem sprichst. Praise the Lord. Hallelujah. In Colossians 4:5, we are there. He said, walking in Christ towards those that are without. Colossians 4:5. Walking in Christ. Dass wir so dass wir so in Christus wandeln, wie wir auch außerhalb wandeln. Walk in wisdom towards them. You see, wisdom is Christ. Christ is our wisdom. Denn die Weisheit bedeutet Jesus. Who get it? Who understand? Amen. You know, wisdom, knowledge. You see, once they are talking about that, you see, statue is talking about the wisdom of the word of God, the wisdom of God. The word of God is God himself, is Christ. Amen. Wenn es um das Thema Weisheit, Wissen und diese Dinge geht, dann meint es immer Jesus Christus. Und das Wort Gottes ist Jesus Christus selber. Deswegen ist das sozusagen das Gleiche. Walk in wisdom towards them that are without. Well, you don't put on Christ towards them that are without. Those that are not saved. Wandelt in Weisheit. People, you know, your co-workers, people around you. Wandelt in Weisheit denen gegenüber, die auch außerhalb der Gemeinde sind. Walk in Christ. Wandelt in Christus, egal in Christ. Wem gegenüber. Dass ihr Christus sprecht. As Christ. It's not, dass it's ihr nach not ihm handelt. In religion. Nicht in Religion. As Christ. Sondern they might not even see it as Christ, but you do what Christ wants you to do. Vielleicht erkennen sie das noch nicht mal, dass du in Christus wandelst, aber du tust einfach das, was Jesus dir gesagt hat. Praise the Lord. Hallelujah. Walk in wisdom towards them that are without. Those without are the unsaved. Die außerhalb sind, sind die, die nicht gerettet sind. They are redeeming the time. Und kauft die Zeit tomorrow aus. Might be too late. Denn morgen könnte schon zu spät sein. Can you get it? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise Jesus. Hallelujah. Amen. You know, you have to know, understand what kind of management. Ihr solltet verstehen, was es heißt, die Art von Gottes Verwaltung zu kennen. You know, Joseph in the midst of his natural family. Denn wo zum Beispiel Joseph bei seiner natürlichen Familie war, God revealed things to him. Hat er Joseph viele Dinge offenbart. There was a vision. Eine Vision, ein Traum. He was having a vision. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know what God will reveal to you with you, it really seems impossible. Das, and people will reject you and reject that word. Das, was der Herr, he revealed to you. Das, was der Herr dir vielleicht offenbart hat, mag so komisch, so unmöglich erscheinen, dass andere Menschen das sogar verweigern. You know, what he revealed to you until it is not acceptable by people, he's not the one that revealed it. Wenn es für andere Menschen akzeptabel erscheint, dann ist er auch nicht derjenige, der es offenbart hat. I don't know. Do you understand what I mean? What he will reveal, you know, if he reveal things to you, no one will accept it. Manchmal wird der Herr die Sachen offenbaren, die eigentlich kein anderer verstehen wird. On Wednesday we talk about that so much, amen? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Joseph's dream was rejected even by the father. Der Traum von Josef wurde sogar von seinem eigenen Vater verweigert. How can we bow down before you? Wie kann es denn sein, dass wir uns vor dir niederbeugen? But God was always Joseph's manager. Aber Gott war immer der Manager von Josef. Who get it? Praise the Lord. You know, when Potiphar's wife, you know, wanted to subdue him, he said, how can I do this against my God? Because he is my manager. Als zum Beispiel die Frau von Potiphar Josef verführen wollte, hat Josef gesagt, wie kann ich diese große Sünde gegen meinen Gott begehen? He is the one managing my body. Denn er ist doch derjenige, der sich um meinen Körper kümmert. This body does not belong to me any longer. Und dieser Körper gehört nicht mehr mir. You know, you are to allow him to manage your body. Deswegen lass zu, dass der Herr deinen Körper allow verwaltet. Him to be the manager of everything for you. Dass er der Verwalter von deinem ganzen Leben ist. It's what he managed that Satan cannot touch. Denn das, was er verwaltet, kann der Teufel auch nicht mehr anfassen. What the flesh managed, Satan will still kill and destroy it. Ansonsten kommt der Teufel, um zu stehlen und zu rauben und zu töten. Who understand? Praise the Lord. Halleluja. If you notice three things here, Joseph in the midst of his family, natural family, then Joseph in Potiphar's house, also Joseph in prison. Es gibt drei Sachen, die bei der Geschichte von Josef sehr herausstechen. Einmal der Traum oder die Vision, dann die Stelle mit Potiphas Frau und dann, wo Josef im Gefängnis war. Praise the Lord. Halleluja. If you look at these three places, wenn ihr euch diese drei Stellen anschaut, you know, Joseph chose God. Dann wisst ihr, dass Josef bei allen drei immer Gott erwählt hat. God kind of management is to choose God. To choose Christ. Denn die Verwaltung in Christus heißt auch, ihn immer beständig zu wählen. Allow Christ to be your manager. Deswegen lass zu, dass Jesus dein Manager ist. Praise the Lord. Halleluja. If you look at, let's go to Genesis 39. Let us quickly look at something there. Amen. Genesis 39. Praise the Lord. Halleluja. Genesis 39. The message on management is still coming, but we just go through it a little bit so that we use it so that I can conclude with our message here. Amen. Amen. Praise Jesus. Hallelujah. In Genesis 39. 1. Mose 39. From 7, we'll just quickly read. He said, and it came to pass, after these things, that his master's wife cast her eyes upon Joseph, and she said, lie with me. But he refused, and said unto his master's wife, behold, my master wotteth not what is with me in the house. And he had committed all that he had to my hand. There is no greater in this house than I, neither hath he kept back anything from me, but thee, because thou art his wife. How then can I do this great wickedness and sin against God? Against God and not against Potiphar. Amen. Amen. Praise the Lord. Die Sünde gegen Gott und nicht gegen Potiphar. The fear of the Lord. Die Furcht des Herrn. It was not the fear of Potiphar. Und nicht die Furcht vor Potiphar. The fear of the Lord. Sondern die Furcht des Herrn. You know anywhere Joseph was, he was always the man. You know he was, and he always allowed the Lord to manage through him. He was always. The Lord was always managing everything through him. Denn der Herr hat alles durch ihn gemanagt. Can you see management here? Wisst ihr, das ist richtige Verwaltung. How he can, how, you know, to choose God, to choose Christ. Jesus Christus zu erwählen. How to choose him. You know, he have the right to choose the flesh. Denn er hätte sich auch für das Fleisch entscheiden können. And people will see it as clever. Und würden sogar sagen, ja, das ist auf jeden Fall eine gute Option. That woman can join him in the flesh and they'll kill the husband. And he will now replace the husband. Vielleicht wäre es sogar im Natürlichen ein guter Plan gewesen, denn er hätte zusammen mit der Frau den anderen Mann rausschmeißen oder töten können und hätte dann ein Haus gehabt. The word that seem right unto a man. Aber die Bibel sagt, das, was für den Menschen richtig erscheint, right. The natural, to the natural man. Was im Natürlichen richtig erscheint. The end of is death. Aber das Ende davon bedeutet Tod. Praise the Lord. Halleluja. Though it might look nice, you know, it might be easier for him to get out of a poverty, of bondage, you see, of being a slave. Es wäre sogar vielleicht einfacher gewesen, weil er dann kein Sklave mehr wäre. Than going to prison, you know, going to prison, you don't even know what you are going to meet there. If you can even get out of there at all. Aber das bedeutet, dass er sogar ins Gefängnis dafür geht und das ist kein Luxushotel. He chose prison. Aber er hat sich für das Gefängnis Praise entschieden. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Even in prison. Selbst im Gefängnis. You know, he allowed the Lord to manage even in prison. Hat er zugelassen, dass selbst dort der Herr sich um alles kümmert. He was not after himself. Er war nicht hinter sich selbst, but after others. Sondern hinter anderen. He was there for nothing. He was in prison for what he did not do. Er war unschuldig im Gefängnis. But they getting there, he was not thinking of his own problem. Aber er hat sich nicht Gedanken gemacht um seine eigenen Probleme. He was thinking of others' problems. Sondern sich um andere gesorgt. He was managing. You know, the Lord has started managing things through him. Sondern der Herr hat durch ihn verwaltet. If you read chapter 40. Wenn ihr euch Kapitel 40 durchlest. Then you will see how Joseph here, you know, two men, how he spoke to them. Wie er zu diesen zwei Männern gesprochen hat. Because he managing anywhere he goes. Praise the Lord. Hallelujah. He never allowed things to be on him. He just allowed the Lord to be in his mind. Er hat einfach zugelassen, dass der Herr die ganze Zeit in seinen Gedanken bleibt. You cannot manage things without Jesus. Und ihr könnt Sachen nicht verwalten ohne Jesus. In his kingdom, he is the manager. Denn in seinem Königreich ist auch er der Verwalter. Outside the world, you see, outside his kingdom, you are the manager. Außerhalb des Königreiches bist du vielleicht der Verwalter. You will seek how to manage things. Wirst du sogar danach suchen, wie man Sachen verwaltet. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Praise Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Let us go to our integrity again. Amen. Lass uns noch mal das Thema Integrität ansprechen. Praise the Lord. Halleluja. On Wednesday, by God's grace, we will be talking about management further. Amen. Am Mittwoch werden wir auch noch mal das Thema Verwaltung ansprechen. Just introduction of it. Amen. That you have just heard. Amen. Our integrity as God's children is not to obey the Ten Commandments. Unsere Integrität als Kinder Gottes heißt nicht, die 10 Gebote zu halten. It is not. You know, I heard there was somebody of recent that a young man died because there was a man with a gun in their school. And that young man fought the man with the gun. And this young man was killed, but this man with the gun was not able to kill others, and because of that, they see it as is this young man integrity, because that has always they believe that has always been this young man's life. How he is always there to save others. Zum Beispiel in den Nachrichten gab es eine Mitteilung, dass ein Junge einen Amok-Anschlag verhindert hat, weil er sich ja dem Amokläufer sozusagen entgegengestellt hat und dass dieser nicht mehr andere Schüler umbringen konnte. Aber er ist leider er ist dabei leider gestorben und die Medien haben es halt so dargestellt, dass es in seiner Art war, weil er sich die ganze Zeit schon um andere gekümmert haben. Das ist seine Integrität. Praise the Lord. Halleluja. And they call it integrity. What that young man did. But flesh. Aber ist das Fleisch? Christ, you know, in the natural world, it is really integrity. In der natürlichen Welt ist es sogar Integrität. Not taking bribe, you see, stand by your word. You see, it is, you know, you don't lie, will not lie, because I said what I said, I'm going to repeat it there. You see, I'm going to stand by my word, because zum Beispiel kein Schmiergeld zu nehmen oder die Wahrheit zu sprechen oder zu dem zu stehen, was man eben vorher versprochen hat. The truth we speak is Christ and not the natural truth. Aber das, was wir sprechen, ist das Wort Gottes. Praise the Lord. Halleluja. You see, the natural truth. Die natürliche Wahrheit. It's not what Christ called the truth. Ist aber nicht das, was Jesus Christus als Wahrheit bezeichnet. The truth you know. Die Wahrheit, die du kennst, wird dich freimachen. No natural truth can free you. Aber die natürliche Wahrheit kann ich nicht freimachen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. If Christ is really you, that natural truth is so easy to say, to speak. Wenn Christus einfach bei dir ist, dann wirst du so schnell diese natürliche Wahrheit erkennen. Our integrity is holding on to Jesus. Aber unsere Integrität bedeutet, dass wir uns auf Christus verlassen. Our integrity is not we don't take bribe. Nicht das Natürliche, dass wir kein Schmiergeld oder so nehmen. It is believing Jesus. Sondern Jesus Christus zu glauben. It is obeying the truth. Und seiner Wahrheit zu glauben. Which is Christ's voice. Gehorchen, nämlich dem Wort Gottes. Religion integrity is you don't lie, don't steal, aber don't fornicate. Die religiöse Integrität bedeutet, sich auf die 10 Gebote zu verlassen. Brich nicht die Ehe, lüge nicht, don't schätze deine. Schätze deine Eltern oder nimm kein Schmiergeld an. Kein Schmiergeld an. You see, that is the world they call integrity. Das ist das, was die Welt dann Integrität you are the one doing the job, nennt. And not Christ. Aber dann bist du derjenige, der die ganze Zeit die Arbeit verbringt und nicht Christus. Our integrity is our motive, which is Christ himself. Aber die Integrität von Jesus bedeutet, sich auf ihn zu verlassen. It is Christ doing the job in us and through us. Nämlich, dass Jesus die Arbeit durch uns verbringt. Praise the Lord. You know, our integrity is believing Jesus and not believing what, you know, and not acting what or believing what religion called integrity or this world called integrity. Integrität bedeutet, dem zu glauben, was Jesus sagt und nicht das, was die Welt sagt. There is one example I always give. Let me give it again. Als Beispiel. Why will I not fornicate? Warum werde ich zum Beispiel keine Unzucht begehen? You know, religion integrity would be because I am married. If I am married. Zum Beispiel in der Welt wird es so sein, ja, weil ich verheiratet bin. But Christ's integrity is it is because I am a child of God. Aber I see the difference. Aber im Königreich Gottes ist es, weil ich ein Kind Gottes bin. Can you see the difference? Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Christ is my motive, why I will not fornicate. Christus ist mein Motiv, warum ich Sachen nicht tue oder tun werde. Just like the fear of God that Moses believed. So wie die Furcht des Herrn an die Mose geglaubt. How can I do this against my God? Wie kann ich das gegen meinen Gott tun? Not the fear of marriage. Nicht die Furcht vor der Ehe. But the fear of Christ. Sondern die Furcht vor Christus. Praise the Lord. Halleluja. You see, in all of this we have to be rooted in it. Be rooted in all the truth. Wir sollten in der Wahrheit verwurzelt sein. You see, speak it, live it. Lebe es aus. You see, remember. Remind yourself of them all. Erinnere dich an diese Sachen. I walk by the Father for my. I walk by my Father integrity. Also ich arbeite nach der Integrität meines Vaters. Just like Jesus said, my Father and I we are one. So wie Jesus gesagt hat, ich und der Vater sind eins. So also I walk by my Father, my, you know, by Christ's integrity, Christ and I we are one. So arbeite ich auch nach der Integrität von Christus, denn der Herr und ich, wir sind eins. No flesh can defeat Satan. Und kein Fleisch kann den Teufel besiegen. That's why in Matthew 5, deswegen sagte Jesus Matthäus 5, agree with Satan. Deswegen sagt er, du sollst dich schnell mit deinem Widersacher go einigen. Go to Matthew 5. He said, agree with Satan. You see, because no flesh can defeat Satan. Praise the Lord. Halleluja. Matthew 5 from verse 25. Matthäus 5, Vers 25. He said, agree with your adversary quickly while thou art in the way with him, lest at any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer. And thou be cast into prison. The flesh cannot defeat Satan. That's what Jesus said. You are to agree to Satan that yes, it is true. The flesh cannot defeat you, but I'm not of the flesh. Denn das Fleisch kann nicht den Teufel besiegen und deswegen sollst du auch demütig sein, das anerkennen, damit du in Christus bleibst. In the flesh I cannot defeat you. You are the winner. But I am not in the flesh. I am in the spirit. Aber ich bin nicht im Fleisch, sondern im Geist und das ist Christus. Praise the Lord. Halleluja. He said, agree with Satan that without Christ, without Jesus, you are nothing. Sei deinem Widersacher bald geneigt, dass du dich mit ihm einigst, dass du ohne Christus nichts bist. Agree with Satan that you are not saved with your own integrity. Dass du sollst dich mit dem Teufel. You have somebody integrity that you are, that is your savior. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise Jesus. Christ's integrity. Die Integrität von Christus. Is not. I did not. Heißt nicht, ich habe keine Unzucht oder keinen Ehebruch begangen. But it is, if you think of it at all. Sondern wenn du schon daran denkst. You understand? It is not, you know, until we do it, we don't believe. We think we have not even done it. That's why, you know, the standard of Christ's integrity is so high. And no one can leave it. And that's why you have to surrender to him. Deswegen die Integrität von Christus ist so hoch, dass sie kein Mensch erfüllen kann, außer wenn du dich auf ihn verlässt. Do you understand? It is not I did not sleep with him. Es geht nicht darum, dass du sagen kannst. Do you take it in your mind at all? Ich habe problem. Super, ich habe nicht mit der Person geschlafen. Aber du hast es halt schon 500 Mal in deinem Kopf gedacht. You know, I did not steal, but did you plan? Do you even have it in your mind to even take it at all? Ich habe gar nicht gestohlen, aber wenn du in deinem Kopf die ganze Zeit daran gedacht hast oder in deinem Herzen. His integrity is so high. You know, definitely natural. I will say I did not steal because of that. I have. You know what? I will keep to my word. I will. You know who knows what you have thought before. Deswegen es zeigt einfach, wie hoch die Integrität von Christus ist. Und wer weiß schon, was du in deinem Kopf da oben alles dir gedacht hast. Praise the Lord. Halleluja. Allow Christ to be in your heart always. Deswegen lass zu, dass der Herr in deinem Herzen die ganze Zeit ist. You know, you say you do not look at her. You say you looking at her or that woman lustfully, you have committed the sin. Schon alleine, wenn du diesem Mann, wenn du einer Frau mit sexuellen Gedanken hinterhergeschaut hast, dann hast du die Ehe schon gebrochen. Praise the Lord. Halleluja. That the natural we see. Always believe until you do it. You have not done it. Aber der natürliche Mensch denkt, dass solange es du physisch noch nicht getan hast, dann ist das kein Problem. You know, there is what is called. You know, there are different things, different ways that I heard it. How people sleep with people, even true form. I heard it that they sleep with people true form. Mm-hmm. You know, here in Europe, they call it sleep with them. But Africa will never call it sleep. Mm. Because we know what sleep is. That no one can sleep through for. But here they believe. Oh, am I wrong? Praise the Lord. You know, there was something that happened years ago. And Papa and my husband and I said, we have always said, how can somebody, because they spoke something on the phone, it means they have slept together. I said, these Oyibo people, they are very terrible. How is that possible? But you can, if you look at Christ's ways, Christ's system, he said, if you think of it in your heart at all, you have done it, talk less of even speaking it on the phone. Zum Beispiel, look at it. Vielleicht musst du bei einer Person nicht physisch dabei liegen, um mit ihr zu schlafen, aber du kannst schon mit deinen Worten, mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen das genauso ausrichten. Und Christus sagt, dass es einfach vom Teufel ist. Praise the Lord. Halleluja. Your natural identity. Denn deine natürliche Identität can do Satan nothing. Kann dem Teufel nichts anhaben. Who understand? Your natural identity can do Satan nothing. Deine natürliche Identität kann dem Teufel nichts anhaben. That is why Christ said, let Satan know that you are not with your natural identity. Deswegen hat Jesus zu uns gesagt, dass wir dem Teufel klammern sollen. Or dignity. Dass wir nicht mit der natürlichen Integrität arbeiten, sondern mit seiner. Your natural dignity can do so Satan no harm. Deine natürliche Würde kann dem Teufel nichts anhaben. Except the dignity that is coming from Christ. Sondern nur die Würde, die von Christus kommt. Amen. Amen. Integrity. Amen. Amen. You are not there with the flesh. But with the spirit. Denn du bist nicht mit dem Fleisch da, sondern mit dem Geist. You see, you know the rightful owner of your heart. Du kennst den rechtmäßigen Besitzer deines Herzens. Allow him to always be in your head, in your mind. Deswegen lass zu, dass Jesus die ganze Zeit in deinem Kopf, in deinem Herzen ist. Praise the Lord. Halleluja. You know, God cannot say one thing and do and change his mind and do something else. Gott kann nicht das eine sagen und sich dann seine Meinung ändern und das andere tun. When God said, the day you eat, you will surely die. God makes sure it happened because what he said and what he does is the same. Als Gott zum Beispiel gesagt hat, dass wenn ihr von dieser Frucht essen werdet, werdet ihr sicherlich sterben, hat er danach, als es passiert ist, nicht einfach gesagt, oh, ich habe es nicht so gemeint, sondern er hat es halt wirklich durchgezogen. Er hat zu seinem Wort gestanden, egal ob es positiv oder negativ war. God has to make sure man died because he is faithful. Denn er hat sichergestellt, dass der Mensch wirklich sterben wird, denn er ist treu. He is faithful to himself. Er ist treu gegenüber seinem Wort. Praise the Lord. Halleluja. He is faithful to himself. Er ist treu sich selbst. In 2 Timothy 2. What is it? 2 Timotheus 2. Okay, just some minutes more. Amen. Yeah. Praise the Lord. 2 Timothy 2. 2 Timotheus 2. Vers 13. He said, if we believe not, yet he abided faithful. He cannot deny himself. Can you get it? If you believe not, yet he abided faithful. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. He cannot deny himself. Amen. Amen. In Hebräer 10. Vers 23. He said, let us hold fast the profession of our faith without wavering. For he is faithful, the promise. Praise the Lord. Denn er ist treu. He is a faithful God. Er ist ein treuer Gott. You know, he promised us a lot of things. Er hat uns viele Dinge versprochen. We like the promises of God. He promised to save us. Er hat uns versprochen, uns zu retten. He promised to bless us. Uns zu segnen. He promised to prosper us. Uns Gelingen zu schenken. He also promised to kill us. Er hat uns aber auch versprochen, uns zu töten. Praise the Lord. Halleluja. That is in Genesis. He said, if you disobey me, I will make sure you die. Denn wenn ihr mir nicht gehorcht, dann werde ich sicherstellen, dass ihr sterben werdet. Und das war ein Versprechen. You know, a lot want Abraham's blessings to be theirs. That they don't want the test to be theirs. To be theirs? To be of. To belong to them, to come to them. Ich habe gerade nur Tobias verstanden. No. Praise the Lord. Amen. Praise Jesus. Amen. God has to make sure we die, to make sure he doesn't lie. Amen. Er hat sichergestellt, dass wir sterben, damit er nicht als Lügner dargestellt wird. Hebräer 6. Go to Hebrew 6 and say something. Amen. Hebräer 6, Vers 18. Vers 18. Und weil Gott niemals lügt, haben wir jetzt zwei Tatsachen, auf die wir uns felsenfest verlassen können. Gottes Zusage und meine Eid ermutigen und stärken alle, die an der Gott versprochene Hoffnung festhalten. Praise the Lord. Hallelujah. He said about two immutable things in which it was impossible for God to lie. God never lies. It is impossible for God to lie. Amen. You know, that was you know, when Jesus came, that was a problem to him. Because for him to die, he has to become you. He has to take your sin. Because without sin, no death can kill you. Amen. Er musste so werden wie wir, damit er uns aus diesem Versprechen, was er uns gegeben hatte, herauslösen kann. And that is why, you know, death is a problem today. Because of you and me. Deswegen ist der Tod auch in einem Problem. Why? Because there is no sin in us. Denn es gibt keine Sünde mehr in uns. Why? Because Jesus has taken off. Denn Jesus hat uns gereinigt. You know, we now we are now like how Jesus was before he took our sin. That death could do him nothing. Who understand? Wir sind nicht so wie früher mehr. Praise the Lord. Halleluja. He said it is impossible for God to lie. Amen. We know what is going on today everywhere. Wir wissen, was heute einfach abgeht. The fear of death everywhere. Die Furcht vor dem Tod. People are being killed. So viele Menschen sterben. Attack everywhere. Überall gibt es Anschläge. Attack in the churches. Sogar in Gemeinden. Killing people who in the church in everywhere. Little children are being killed. Selbst vor kleinen Kindern machen sie es. Oder vor Alten, egal wem. And people are saying, where is God? Und dann fragen sie sogar noch mit einer Dreistigkeit, wo ist denn Gott? Where is God that's supposed to protect us? Der uns doch beschützen soll. And prevent us from all this killing. Der diesem uns vor diesem Tod doch eigentlich aufhalten soll. You know, if you thought there was a man I spoke to last some... Let me say years ago, on Bahnhof. Vor ein paar Jahren habe ich mit einem Mann am Bahnhof gesprochen. He was begging for money. Er hat nach Geld gebettelt. He came to me and then I said, I don't give money to people because they are naturally poor. Ich habe gesagt, ich gebe aber keinen Leuten einfach so Geld, die natürlich gesehen arm sind. I give money to people before Christ's sake. Aber ich, denn ich gebe nur das Geld für den Zweck von Christus. You know, if it is not Christ, if that's why you are value. You know, if you give money to them, they will go and buy cigarettes. Then you know what they buy. You know, different thing that they go for. Manchmal fragen sie nach Geld, um sich dann irgendwie Sachen zu kaufen, die ihren Körper schädigen. You know, those that praise that believe, you know, the Muslims, they will be praising Allah for blessing them. Zum Beispiel, and not praising Christ. Die Muslims danken dann ihrem Gott für die Sachen und nicht Jesus Christus. Then they said, I will give you money, but you come to Jesus and have a relationship with Jesus. He is the one that will take you out of this situation. The money I'm going to, if I give you anything, cannot solve this problem that you are in. Denn dieses Geld, was ich dir einfach gebe, das ist temporär, es wird nicht viel ausrichten können. Come to who will solve this problem for you permanently. Deswegen komm einfach zu dem, der deine Probleme für immer und ewig regeln kann. He said, I cannot even believe there is God. Aber ich kann nicht mehr also dieser Mann meinte dann, ich kann nicht mehr Gott glauben. That's the man. He said, because people are dying in Afghanistan, children are dying there. I said, we are talking about you, you are talking about other people. Und er fing dann an zu sagen, ja, ich kann nicht diesem Gott glauben, weil überall sterben Menschen, in Afghanistan, Irak, überall. He said, what have children done to God that is killing them? You know, he said, what have children, why can't he protect them? Look at it, he said, people, you know, people might be saying, why is God not protecting us? Why is he not preventing all this problem? Even people in the church, why is he not protecting? The church is supposed to be his house. Why is he not protecting his house? Oder zum Beispiel, warum werden denn Kinder abgeschlachtet? Oder warum sterben denn Leute in der Gemeinde, wenn es doch das Haus Gottes ist? He cannot become a liar like you and me. Aber Gott kann nicht so ein Lügner werden wie he cannot wir break his own word. Und nicht sein Wort brechen. He promised us. Er hat uns versprochen. He promised us, if you disobey me, er hat versprochen, you will surely die. Dass wenn wir dies, uns nicht an ihn halten, dann werden wir sicherlich sterben. If you don't allow Jesus to be your Savior, your Lord and your Savior, Denn wenn du dich nicht darauf verlässt, dass Jesus dein Herr und Retter wird, if the church is your savior, sondern die Gemeinde, or the pastor is your savior, or things are your savior, sondern der Pastor oder die Gemeinde oder deine Freunde. You know, all these religious leaders. If they are your savior, you know that you are in church does not mean that very place belongs to Jesus. Sondern du wirst dich auf religiöse Führer verlassen, dann wirst du auch wissen, dass diese Gemeinde einfach nicht von ihm ist. God cannot break his word. Denn Gott kann einfach nicht sein Wort brechen. He cannot break his promise. Er kann seine Versprechen nicht brechen. Because God cannot lie. Denn Gott kann nicht lügen. Praise the Lord. Halleluja. He has to make sure death came out. Denn er musste sicherstellen, dass der Tod den Menschen erledigt. Praise the Lord. Halleluja. And again he said to Adam. Denn er hat zu Adam gesprochen. I told you, I tell you, if you disobey me, I have to make sure you die. And that is why God could not stop Adam from dying. Because God has to be faithful to himself. Er hat Adam gesagt, wenn du von diesen Früchten essen wirst oder von dieser Frucht essen wirst, wirst du sicherlich sterben. Und deswegen hat er es auch nicht verhindert, dass als Adam diese Frucht gegessen hat und danach sterben musste, weil er einfach treu zu seinem Wort ist. The killing of man was the faithfulness of God in action. Dass er die Menschen getötet hat, war einfach nur, weil er treu zu seinem Wort war. God has to make sure man dies because he has to keep to his promise. Er hat sichergestellt, dass die Menschen sterben, weil er treu seinem Wort gegenüber ist. His word is still there today, amen. Denn sein Wort ist immer noch da. He values his word more than everything. Denn er schätzt sein Wort über alles. He himself has to keep to his word, his own word. Denn er musste seinem eigenen Wort gegenüber erhöht sein Wort sogar über seinen Namen. This should be a great joy for us. Und das sollte eine große Freude sein für Amen. Uns. Amen. That our Father never fail. Dass unser Vater niemals versagt. It's a guarantee for es ist eine Garantie. To keep on believing him and trusting him. Amen. Dass wir ihm vertrauen und glauben können. And listening to him. Und dass wir ihm zuhören können. I never faint. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Praise Jesus. Amen. Amen. Amen. So we close today for today.